Du mit deiner Negativität. Negativität, du bist ein totales Desaster. Ich mit meiner Positivität. Positivität, ich bin ein totales Desaster. Ob mit Negativität oder Positivität, wir sind Desaster. Ob mit Negativität oder Positivität, wir sind Desaster. Als Positivität, ich bin ein totales Desaster. Dein ganzes Denken jedoch sät nichts als Negativität. Du bist ein totales Desaster. Im Poesiealbum steht und dein Denken sät nichts als Desaster. Ob mit Positivität, ob mit Negativität, wir sind Desaster.